Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde der Soundcheck-Revue mit Wilson Pickett. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. I sleep with a prayer in my heart for you. A conversation rests upon my lips. Our love is built upon a tower of trust. Coming from the heart, not the riches as such. Now we're standing here with the veil between us. Lies reflect in your eyes, a song of your new lover. If you would only talk to me, understanding is inside. It's strange how you defend your wrong more than you do your right. So how can we be so I wanted to bind you. Only the hands of life can restore your heart. But to leave you now would only wreck your life. Experience will show you where love lies. With an honest heart and an understanding mind. Your points of view, I hold, if they were mine. But here we stand, two strangers we see. We need an understanding, but you don't want that to be. Das war die B-Seite von Wilson Pickets vorletzter Single für das Label Atlantic. One Step Away heißt der Song. Aufgenommen wurde er wieder in den Fame Studios in Muscle Shoals, Alabama im Februar 1972. Live-Aufnahmen von Wilson Pickett veröffentlichte Atlantic während seiner Zeit bei dem Label nur bei zwei Gelegenheiten. Direkt zu Beginn 1964 erschienen zwei Songs auf einer Sammel-LP von Acts, die im Juli 1964 in Philadelphias Uptown Theater aufgenommen worden waren. 1971 erschien dann ein Film und eine LP, die ein ganztägiges Festival in Accra, Ghana dokumentierte. Unter dem Motto Soul to Soul traten dort unter anderem Ike und Tina Turner, Roberta Flack, Santana und die Staple Singers auf. Das Konzert begann etwa um 17.30 Uhr. Wilson Pickett betrat die Bühne um 4:30 Uhr morgens. Er verzichtete ganz auf langsame Balladen und präsentierte nur Abtempo-Nummern. Ein paar Monate nach dem Festival meinte Pickett, Das Konzert sei einfach das absolut wildeste seiner Karriere gewesen. An einem aufregenderen Ort als Ghana würden sie bestimmt nie wieder auftreten. In dem Promotion-Material für den Film kann man Pickett mit dem Statement erleben, jeder schwarze Mann und jede schwarze Frau sollten eines Tages nach Afrika reisen. Man bekommt da alles, was dir woanders fehlt. Ein echtes Gefühl von Zugehörigkeit. Augenblicklich, sobald man aus dem Flugzeug aussteigt. Zu Hause in den USA wird viel darüber geredet, ein Gefühl für schwarzen Stolz zu entwickeln. Aber davon hast du eigentlich keine Ahnung, bis du an deine Wurzeln zurückgekehrt bist und du gesehen hast, was für ein schönes Land Ghana ist und wie schön die afrikanischen Brüder und Schwestern sind. Sing it to love song. Ladies talk. Let the men shut up. Never my love, never my love. Till the very Let's make some music, fellas. Hit me. If a love don't hold you up and my kisses won't shake you up, don't be afraid, let me know. There's other places, baby, I could go. Look at you, you don't like it. Fire!